Bisher ist es gelungen, ungefähr eine halbe Million Reichsmark zu sammeln und damit über 12.000 Familien in Russland vor dem Hungertode zu retten. Jede Familie in Russland, die deutschen Familien, haben ungefähr 10 Köpfe, denn der Kinderreichtum der deutschen Russland ist ganz außerordentlich stark. So kann man ruhig sagen, dass etwa 100.000 deutsche Volksgenossen in Russland bisher schon vor dem Hungertode gerettet worden sind. Die Zustände in Russland, das sagte ich schon einleitend, sind so grauenhaft, dass man sich hier in Deutschland nur schwer davon eine Vorstellung machen kann. Deswegen ist es besonders zu begrüßen, auch vom Reichsausschuss Brüder in Not, dass endlich zwei Augenzeugen der Hungerkatastrophe hier eingetroffen sind, die jetzt etwas über die Zustände in Russland berichten werden. Vielleicht ist Herr Hagemann aus Sibirien so gut, uns etwas zu erzählen, wie es in seiner Heimat aussieht. Ich bin aus Orenburg und habe die Möglichkeit gehabt, am 28. Juni Sowjetrussland zu verlassen. Es waren wohl viele Schwierigkeiten im Wege gelegt worden, aber doch ist es gelungen zu entfliehen. Ich lebte die letzten 2 Jahre in Orenburg, so dass ich das Leben in der Stadt gut kenne. Auf dem Lande ist die Not viel stärker wie in den Städten, denn in den Städten der Arbeiter und die Diener, die bekommen Brot auf der Brotkarte. Aber nicht leicht ist es, das Brot zu erhalten. Nämlich, um Brot zu bekommen, waren wir gezwungen, morgens um 4 Uhr aufzustehen und am Laden umzustellen und abwarten, bis der Laden geöffnet wurde. Gleich wenn wir am Laden kamen, dann stand schon ein Junge mit Kreide in der Hand und wir bekamen eine Nummer an unserer Kleidung. Und wenn man nicht morgens früh in den Steg in der Stadt ging, so sah man, dass die ganzen Leute genummeriert waren, nämlich sie hatten schon überall eine Reihe eingenommen. So mussten wir am Laden stehen und warten, um 8 Uhr wurde der Laden geöffnet. Aber leider war noch kein Brot da. So standen dann die Leute, es waren Hunderte, es traf, dass wir so über 200 die Nummer hatten. So mussten wir warten bis 9, bis 10, bis das Brot aus der Bäckerei gebracht wurde. Wir bekamen, ich als Kinder bekam 300 Gramm und Mitglieder der Familie bekamen 250 Gramm. Dann standen wir oft bis 4 Uhr, bis schließlich wir Brot bekamen, aber es kam auch oft vor, dass das Brot nicht langte für alle. Und so mussten wir hungrig wieder nach Hause gehen. Meine Familie, nämlich Frau und Kinder, die hatten nur immer Arbeit, abwechselnd am Laden zu stehen. Das war die Lage in den Städten. Jetzt, dort wo ich war, die größte Not ist unter den Kirgisern. Kirgisern, das ist das Volk, was sich dort hauptsächlich mit Viehzucht beschäftigt. Das Vieh ist ihnen genommen worden, sie haben nämlich nichts mehr und jetzt treiben sie ein Leben, sie laufen und fahren, wer noch die Möglichkeit hat, von Ort zu Ort und ihre Nahrung ist das, was ich eben stehlen kann. Das ist so das Leben in der Stadt. Wie viele, glauben Sie, sind von den Kirgisen jetzt noch am Leben? Wie man angab, dort in der Zeit, wo ich war, so sagte man offen, dass 75% ausgestorben wären und nur noch 25 da wären. Und es wäre überhaupt fraglich, ob die Rasse noch bleibt. Und sie starben zu der Zeit noch sehr aus. Haben Sie bekommen 300 Gramm aus dem Arbeiter, Grisssuppe. Und auf dem Kind 100 Gramm und auf der Frau 200 Gramm Grisssuppe. Das war die Nahrung. In 31. Jahr, 1931. Und dann 1931, dann starben noch viele Dörfer auf. Viele Dörfer, in vielen Dörfern herrschte die Hungersnot sehr groß. Ich war einst in dem Dorfrat, in dem Pravlenie, sogenannten in Kartell. Was heißt das Pravlenie? Die Verwaltung von Politik. Ja, das ist die Verwaltung von dem Kollektiv. Ich saß, als nämlich in der Verwaltung, im Kollektiv, Mit einmal kam eine Frau an, das war im Winter, schreckliche Kälte, und kam reinzutreten, ganz barfußig, und hat gebittet um ein Stückchen Brot. Die Läden, die Vorsitzende, was da saß ein Miliz drin, der hat sie ausgelacht und hat sie, der hat die Leute angeordnet, sie sollte sie rausziehen. Sie ist verrückt. Ja. So sprach die Frau, nein, ich bin nicht verrückt, ich bin hungrig und will was haben an der Füße. Die Nägel, von den Nägeln, das Fleisch, war alles von den Füßen runtergefroren, sodass nur die Knochen noch rausstanden. Und die Frau, die wurde rausgewiesen aus dem Hause, bekam aber nichts. Keiner konnte nichts geben, nur eine Zigaretten hatte. Dann bekommen, die habe ich ja noch gegeben. Da ging sie zum Dorfrat, zum Filzerwirt, sogenanntes Dorfrat. Und da wurde sie rausgeführt aus diesem Dorfrat. Da ging sie weiter und hat sich bei einer Frau verlangt, Wasser und ein Handtuch. Und hat sich gewaschen schien, das war schon vor Abend. Und ist gegangen in die Schule und wollte da übernächtigen. Und da starb sie dann von Hunger. Morgens, wie die Schule sollte beginnen, da kamen die Kinder in die Schule, die ersten Kinder sind gleich gesprungen nach dem Dorfrat und haben gemeldet, dass ist eine Frau von Hunger gestorben. Der Dorfrat ist sofort hingegangen, hat das besucht und hat geschimpft. Das alte Tier kriecht hier in die Schule noch zum Sterben. Wer wird sie jetzt aufräumen? Die stunken hat sie fürchterlich. Nun ging der Dorfrat, kam der Dorfrat zu den Leuten, die sollten die aufräumen, aber keiner konnte nicht gehen. So hat der Dorfrat selber sich vier Mann genommen und ging in den Laden, haben sich angesoffen und haben den Schlitten bestellt und sind beizufahren bei der Schule, kamen beizufahren bei der Schule und nahmen einen Strick. Der Dorfrat hat am Fuß angebunden, der Strick, und dann schleifen sie heraus aus der Schule. Und der Schlitten stand vor der Schule. Die Schule, die war, vorne waren die Treppen und die schleifen die Frau von den Treppen auf den Schlitten rauf. Sie wurde geführt von der Schule in den Stall rein, wurde in den Stall reingeschmissen und wurde gewahrt, bis der GPU aus dem Bezirk käme. Was heißt GPU? GPU heißt Geheimpolizei. Geheimpolizei. Dann um ein paar Tage kam die Geheimpolizei und untersuchte die Frau, an was sie gestorben wäre. Und in Wirklichkeit hat einer davon gesprochen, dass sie ist gestorben Hunger. Aber sie konnten das nicht feststellen, so haben sie irgendeine Krankheit angegeben. Ist es auch wahr, dass dort in den Dörfern krepiertes Vieh gegessen wird? Krepiertes Vieh wurde öfters gegessen. An den 1932 da war die Hungersnot so groß zum Frühjahr, da krepierten sehr viel Viech und die Leute, die gingen auf den Kirchhof, auf den Viehkirchhof und haben stickerweise abgeschnitten und haben das gekocht für ihre Kinderchen und Männer, wenn sie von der Arbeit kommen. Das war die Speise in den Artellen. Ich habe auch gehört, dass die Dieselmäuse aufgegriffen gefangen werden von besonderen Kommandos und dann gegessen werden. Wie ist das?